Briefwechsel zwischen Schiller und Humboldt. 37. Jena, den 7. Dezember 1795. Ich glaubte, lieber Freund, Ihnen heute das 11. Horenstück senden zu können, aber die fahrende Post hat mir das große Paket noch nicht überbracht, obgleich das Stück schon seit dem 24. vorigen Monats im Drucke fertig geworden ist. Indes ist ja vieles davon schon in Ihren Händen, und Ihre Neugier braucht nicht so groß zu sein. Ihren Entschließungen wegen Ihrer Arbeit pflichte ich vollkommen bei und setze nur überhaupt noch hinzu, dass Sie eher darauf denken müssen, mit vielem wenig als mit wenigem viel zu sagen. Je mehr Sie das Allgemeine aus dem Einzelnen können von selbst hervorgehen lassen, desto besser wird es sein, und vor Wiederholungen allgemeiner Begriffe brauchen Sie sich nicht zu fürchten, sobald nur die Anwendung verschieden ist. Man kann in solchen feinen Materien für so wenig feine Urteiler nicht zu deutlich sein. Dass Sie nicht mit dem Homer anfangen wollen, billige ich auch, aber überhaupt deucht mir, dass Sie sich von einer strengen Ordnung in der Art, wie Sie die Materien folgen lassen, dispensieren können. Sie können von hinten in der Mitte, wo Sie glauben, dass das Interesse am ersten zu erregen sei, anfangen, denn einen ordentlichen Plan, so sehr er in Ihnen ist, brauchen Sie in der Ausarbeitung gar nicht zu beobachten. Es würde vielleicht nicht übel getan sein, wenn Sie die Hauptzüge des griechischen Charakters einzeln und in besonderen Aufsätzen entwickelten und bei jedem solchen einzelnen Zug allemal durch die ganze Literatur durchliefen. Die Einheit ist viel leichter zu fassen und die Mannigfaltigkeit in der Anwendung fällt zugleich mehr auf. Machen Sie hingegen einen Schriftsteller zur Einheit und legen die Mannigfaltigkeit darein, dass Sie ihn durch alle dichterischen Kategorien durchführen, so ist die Einheit weniger interessant und die Mannigfaltigkeit weniger leicht. Überhaupt schickt sich ein Begriff besser zu der ersten und Beispiele besser zu der zweiten, weil jene doch immer das Schwierigere ist. Macht man ein Individuum, ein Faktum, kurz einen einzelnen Fall zur Einheit, so ist es immer zweifelhaft, ob dieser interessiert, und man ist in die Notwendigkeit gesetzt, die Mannigfaltigkeit durch abstrakte Begriffe hervorzubringen, welches schon viele Anstrengung für die Leser erfordert. Ich weiß nicht, ob ich mich deutlich genug mache, aber von der Sache bin ich überzeugt. Man erhält auf dem Wege, den ich vorschlage, noch den Vorteil, dass man den Begriff doch bei so vielen Anwendungen notwendig klar machen muss und also dem Leser, auch dem Stumpfsinnigsten, ein Resultat zu geben, versichert ist. Vielleicht entwerfen Sie zu Ihrem eigenen Gebraucher eine Art von Register über die Materien im Einzelnen, worüber Sie sich verbreiten wollen, um erst das Feld zu übersehen. alsdann bin ich vielleicht imstande, ihnen meine Gedanken anschaulich und annehmlich zu machen. Auch schickt es sich vielleicht, dass sie in den Einkleidungen der Materie wechseln und hier und da eine Veranlassung von außen, wenn es auch eine polemische wäre, nehmen können. Es ist ja endlich nicht so nötig, dass man sich nennt, auch ließe sich manches in Kritiken einzelner Werke, alter und neuerer, theoretischer und praktischer, einkleiden. Voss, Stolberg, Klopstock, Ramler, Gedicke, Schlosser und andere geben ihnen vielleicht Veranlassungen zur Prüfung und zur Widerlegung. In der Tat, liebster Freund, rechne ich für den nächsten Jahrgang der Horen sehr auf ihre Mitwirkung. Sie müssen sich durch das Schicksal ihrer ersten Aufsätze gar nicht abschrecken lassen, denn hier war die Materie mit einer erstaunlichen Trockenheit und Schwierigkeit behaftet. Auch liegt es so entschieden am Tage, dass der Gegenstand für die Stumpfsinnigkeit der Leser nur zu fein und zu scharf behandelt war. Sobald sie fasslichere Materien wählen und sich die Sache selbst leichter machen, so werden sie auch andere Wirkungen sehen. Ich möchte doch einmal etwas mehr Historisches von ihnen ausgeführt sehen. Hier würde der Gegenstand ihre Tendenz zur Schärfe und Intellektualität, ich weiß jetzt nicht sogleich ein ander Wort, in Schranken halten, und auf der anderen Seite würden sie mehr Verstandesgehalt in den Gegenstand legen. Wir wollen davon sprechen, wenn wir erst wieder beisammen sind. Sie beklagen es, dass ich die Horen aufgeben will und tadeln, dass ich mich von der philosophischen Schriftstellerei zurückziehen will. Aber sie tun mir Unrecht, wenn sie glauben, dass mich das Publikum allein oder auch nur vorzüglich zu diesem Entschluss bestimmte. Nein, lieber Freund, was mich dazu bestimmt, ist erstlich die unwiderstehliche Neigung, in meinen Arbeiten keinem fremden Gesetz zu gehorchen und besonders der poetischen Tätigkeit mich vorzugsweise zu überlassen und zweitens die schlechte Unterstützung von Seiten der Mitarbeiter an den Horen. Nur durch eine unermüdete Sorge habe ich das Ganze bisher zusammengehalten und ich wäre dennoch nicht damit zustande gekommen, wenn mich der Zufall nicht unterstützt hätte, aber ein Zufall, auf dessen Wiederkehr ich nicht so sicher mehr zählen kann. Goethes Elegien, Schlegels Dante, meine Briefe waren mehr oder weniger vorgearbeitete Sachen und der Vorrat ist aufgezehrt. Weishuns, Engels, Meyers Aufsätze warf mir das Glück zu, Archenholz macht sich für die Zukunft zu nichts mehr anheischig. Ich habe, wenn ich meine Hoffnungen für das folgende Jahr überzähle, kaum zur Besetzung von 3 Stücken Aussicht, sobald ich meinen Anteil abrechne, und noch dazu ist unter allem, was ich zu hoffen habe, nichts, was allgemein interessieren kann. Schlegel ist allerdings eine treffliche Akquisition, aber nicht das Journal in Schwung zu bringen oder auch nur darin zu erhalten, sondern bloß um demselben eine Masse zu geben, mit der ein Kenner zufrieden sein kann. Von Goethe erwarte ich, da er nach seinem eigenen Geständnis noch an dem Roman viel zu tun hat und die Vorbereitung auf die Reise und dergleichen ihn erstaunlich zerstreut, da er selbst im August abgeht, so viel als nichts, von Herder wenig Tröstliches. Die anderen Quellen wissen Sie selbst und wie wenig darauf zu zählen. Wollte ich also die Horen nicht aufgeben, so müsste ich allein, mich im nächsten Jahr denselben ganz sakrifizieren und nicht einmal mit der sicheren Hoffnung, meinen Zweck zu erreichen. Was das Unglück noch vermehrt, so hängt das Schicksal auch des Almanachs im nächsten Jahre von mir ganz allein ab, da Goethe, der fast den vierten Teil in diesem Jahre dazu gegeben, wegfällt und auch Herder seinen ganzen Vorrat hingegeben hat. Ich selbst habe meine poetische Fruchtbarkeit in diesem Jahre doch zum Teil der langen Pause zuzuschreiben, die ich in poetischen Arbeiten machte und die mich Kräfte sammeln ließ. Im nächsten Jahre wird es langsamer auch mit mir gehen, besonders da ich schwerere Gegenstände vor mir habe und gegen mich selbst strenger sein werde. Was bleibt mir also, wenn Sie alles dies in Betrachtung ziehen, übrig, als gegen das Glück der Horen im nächsten Jahre völlig gleichgültig zu sein, um meine Tätigkeit nicht mehr dadurch bestimmen zu lassen. Bin ich aber gleichgültig dagegen, so ist das Journal eo ipso moralisch tot und muss es auch physisch werden. Von Körner habe ich schon einen ganzen Monat keine Zeile gesehen. Adieu, liebster Freund, unsere herzlichen Grüße, Ihr SCH.